Langsam gehe ich den Gang hinunter, ganz gemächlich, es ist noch Zeit. Links und rechts werde ich begleitet. Ich kann nicht entfliehen, es ist so weit. 20.000 Volt, 20.000 Volt. Ganz am Ende des Ganges geht es nach rechts, starrer Blick, kurze Schritte. Sie führen mich in den Raum hinein. Der Stuhl wartet in der Mitte. Er ist nicht sehr groß, stabil gebaut, und er lädt mich ein. Ich spüre keine Reue, ein alter Mann nennt mich Mörder und fängt an zu schreien. 20.000 Volt, 20.000 Volt. Als ich sitze, kriege ich eine Kapuze über meinen Schopf. Es wird dunkel, ich seh nichts mehr, und dann platzt mein Kopf. 20.000 Volt, 20.000 Volt, 20.000 Volt, aha, 20.000 Volt.